Was sind Blockchain-Anwendungen? Es gibt tausende unterschiedliche Blockchain-Anwendungen. Kryptowährungen ist die derzeit populärste davon. Wenn wir also von der nächsten Ebene am Weg der Konsensuskreierung per Dezentralisierung mit Hilfe der Blockchain sprechen, um schlussendlich am Ende bei Bitcoin anzugelangen, so kommen wir als vorletzten Schritt zu den unterschiedlichen Blockchain-Anwendungen. Diese stellen gemeinsam mit der letzten und fünften Ebene, wo wir einzelne Beispiele in den jeweiligen Kategorien herausgreifen, den Großteil des gesamten Hörbuchs dar. Anhand der Kryptowährungen lassen sich auch viele andere Blockchain-Anwendungen ganz einfach verstehen. Kryptowährungen greifen größtenteils auf den Mechanismus der Konsensusbildung durch eine Blockchain zurück. Statt einer zentralen Bank die Kontrolle über das Geld zu überlassen, wird in der Blockchain die im Geldsystem nötige Information dezentral gespeichert. Zu diesen Informationen gehören zum Beispiel die Fragen, wer wie viel Geld besitzt, wer an wen wie viele Coins schickt und wie viel Geld eigentlich überhaupt im System existiert. Da jeder Teilnehmer die Blockchain, also die dezentrale Datei mit der gesamten Information, bei sich selbst abspeichert, kann jeder transparent Einblick in die Informationen nehmen, um sicherzugehen, dass kein Unfug betrieben wird. Kryptowährungen gehören zur großen Gruppe des Besitztums durch Blockchain. Sie stellen eine von ca. 50 derzeit konzeptionell existierenden Blockchain-Anwendungen dar. Auf der obersten und letzten Ebene geht es um die einzelnen Anwendungsbereiche innerhalb der ca. 50 Bereiche. Sie alle bauen jeweils auf denselben Vorteil innerhalb einer Kategorie auf. Und doch werden in jedem dieser Bereiche die Regelstrukturen unterschiedlich umgesetzt.